Zum Tag der Sonne gaben der Sekretär des Setka der allindischen Fortschrittsfront, Jude Barazan, und der Vorsitzende des jordanischen Vorbereitungskomitees zur Lobpreisung der großen Menschen von Pektusan 2017, Marwan Sudach, die Stellungnahmen ab und veröffentlichte der algerische Schriftsteller und Journalist Ali Karuzuli einen Artikel. Darin würdigten sie die unsterblichen Verdienste von Präsidenten Kim Il-sung um die koreanische und die Weltrevolution.